Die Radio Wissen hier, es ist 9:03. Martina Schulte mit der Webschau. Martina, du bist vermutlich eine fantastische Köchin. Natürlich. Okay. Und du liebst das Internet? Ja, durchaus. Ja, und du erzählst uns jetzt, dass es manchmal gefährlich ist, beides zu vereinen. Es geht um Blasphemie und um einen Facebook-Account. Und zwar eines 27-jährigen Griechen. Und um, Achtung, Nudeln. Hä? Erzähl. Ja, also so ist es. In Griechenland ist ein 27-jähriger Mann festgenommen worden, weil er ein Facebook-Profil unter anderem nach einem Nudelauflauf benannt hat. Und zwar nach Pastischo. Ja, das ist eine Art griechisches Nationalnudelgericht. Und das geht nicht. Das ist natürlich eine Frechheit. Ist das in Griechenland strafbar? Ist der Nudelauflauf urheberrechtlich geschützt? Nein, man muss dazu sagen, also dieses Facebook-Profil hatte noch einen anderen Namensteil. Komplett lautet es auf den Namen Gerontas Pastischos. Mhm. Ja? Was übersetzt so viel heißt wie Pastischos der Ältere. Und das signalisiert dem Griechen jetzt nicht einfach, dass es sich um einen alten Nudelauflauf handelt, sondern es ist ein Wortspiel. Es gibt in Griechenland nämlich einen wundertätigen Mönch und der heißt jetzt wiederum Geron Paischos. Und dieser Mönch hat, so erzählt uns das Blog Telepolis, zahlreiche Prophezeiungen hinterlassen. Eine davon betrifft den nahenden Dritten Weltkrieg. Und wenn der vorbei ist, dann bekommen die Griechen mit Hilfe der Russen ihr Konstantinopel, heute bekannt auch als Istanbul, zurück, sagt jetzt wiederum dieser Paischos, ja. Und derartige Vorhersagen begeistern jetzt nicht nur nationalkonservative Bürger, sondern eben auch die neue rechtsextremistische Partei Goldene Morgenröte. Das Ganze erklärt uns der Telepolis-Autor Vassilis Asvestopoulos. Und jetzt müssen wir das irgendwie verstehen. Also ist es in Griechenland jetzt strafbar, diesen Mönch zu beleidigen oder was? Es ist nicht nur strafbar, diesen Mönch zu beleidigen, der übrigens ein Mönch vom heiligen Kloster Athos ist. Es gibt in Griechenland einen Blasphemieparagrafen und strafbar ist dort die böswillige Gotteslästerung. Und was jetzt als böswillig einzustufen ist, das entscheidet der Richter. Und das ist in der Vergangenheit oft ziemlich, sagen wir mal, griechisch ausgelegt worden. Das heißt mal so und mal so. Der österreichische Karikaturist Gerhard Haderer zum Beispiel, der wurde wegen seiner Christus-Karikaturen in der ersten Instanz verurteilt. Der griechische Verleger, der ging aber straffrei aus. Und im Fall unseres 27-jährigen Nudelauflauf-Fans gab es gewisse nationalkonservative Kreise, denen diese Facebook-Gruppe gegen den Strich ging. Zu denen gehörte unter anderem ein sehr, sehr einflussreicher nationalistischer griechischer Journalist, der seine Leser im Internet dazu aufgerufen hat, gegen diese Seite zu protestieren und auch bei Facebook eine Löschung zu beantragen. Und dieser Vorstoß, der wurde dann von den griechischen Nationalisten am alleräußersten rechten Rand der Partei Goldene Morgenröte begeistert unterstützt. Was hat die Firma in Kalifornien getan? Hat Facebook die Seite gelöscht? Ja, Facebook ist natürlich schon in jedem Land bemüht, immer sich an die nationalen Gesetze zu halten. Und wenn es einen Blasphemie-Paragraphen gibt, können die da wenig machen. Und der 27-jährige Administrator wurde also in der Tat auch wirklich verhaftet. Aber damit konnten weder Facebook noch die griechische Polizei die virale Verbreitung dieser Idee aufhalten. Denn der 27-jährige Mann hat diese Seite nicht einfach aus Quatsch ins Netz gestellt, sondern es ist ein politischer Prozess gegen den um sich greifenden griechischen Nationalismus. Und er dürfte sich im Gefängnis gefreut haben, denn Telepolis berichtet uns auch, dass nach der Löschung durch Facebook zahlreiche neue Seiten zum Thema im Netz auftauchten. Das heißt, die Internet-Pinnwände von Griechen sind derzeit voll mit Rezepten für das beste Pasticho. Und manche weisen eben darauf hin, dass die Herstellung und das Essen von Pasticho bis auf weiteres straffrei sind. Immerhin, zum Glück. Puh, was lernen wir denn daraus? Was meinst du? Ja, dass das alles nicht so einfach ist, wieder aus dem Internet rauszukriegen, zum Beispiel. Ja, oder zum Beispiel, dass Blasphemie-Paragraphen problematisch sind. Ja, Also wir hatten es ja gerade auch schon wieder in den Nachrichten. Oder du erinnerst dich überhaupt an dieses reizende Mohammed-Video oder an den unvermeintlichen CSU-Politiker, der ja eine Verschärfung des Schutzes religiöser Gefühle auch hier bei uns in Deutschland gefordert hat gerade. Also Blasphemie ist absolut en vogue. Und das Netz wäre natürlich nicht das Netz, wenn man zu diesem Thema dort nicht alle Hübsches finden würde. Zum Beispiel die Webseite unmoralische.de. Und auf der Webseite gibt es ganz, ganz, ganz viele blasphemische Zitate großer und nicht ganz so großer Geister. Und wir fangen mit einem ganz großen Geist an, nämlich mit dem hier. Sehr gerne. Goethe. Nennen sich Christen und unter ihrem Schafspelz sind sie reißende Wölfe. Ja, ne? Und aus dem letzten Jahrhundert habe ich auch noch was mitgebracht, nämlich von dem Kabarettisten Volker Pispers. Der sagt zum Thema Blasphemie Folgendes. Der Volksmund sagt, Religion ist Opium für das Volk. Das ist irreführend. Opium ist eine bewusstseinserweiternde Droge. Tja. Geht gleich weiter mit der Webschau. Fast 8:50, hier ist D-Radio Wissen. Noch ein Update in der Webschau. Gestern Trending Topic bei Twitter in Deutschland, den Niederlanden und Österreich. Wir haben auch darüber berichtet. Clean IT, da geht es um mögliche Pläne der EU, das Internet zu überwachen im Kampf gegen den Terrorismus, inklusive, Achtung, Terror-Alarmknopf im Browser. Da gab es auch einige Kommentare bei uns auf der Facebook-Seite. Martina, es gibt jetzt eine Reaktion der EU. Kommission. Genau, die hat bestritten, dass sie europaweite Kontrollen des Internets im Kampf gegen Terrorismus plant. Cecilia Malmström ist nämlich wegen dieses Papiers gestern den ganzen Tag via Twitter von aufgebrachten Netzbewohnern mit Fragen und ablehnenden Meinungen zum Thema bombardiert worden. Und um jetzt diese Distanzierung sehr deutlich zu machen, hat sie sich, wie gesagt, persönlich bei Twitter zu Wort gemeldet. Und sie twittert hier zur Klarstellung, die Diskussionen im Clean-IT-Projekt haben keinen politischen oder legislativen Einfluss auf meine Arbeit. Und weiterhin twittert sie hier, Clean IT bestehe aus EU-Mitgliedstaaten, der Industrie und der Zivilgesellschaft und es würde von der EU lediglich kofinanziert. Es gibt viele Distanzierungen und Erklärungen. Wie sieht das Netz momentan? Das Netz scheint diese Erklärung nicht so wirklich kaufen zu wollen. Sebastian Nerz von der Piratenpartei twittert, klar, Clean IT ist nur ein Missverständnis. Es geht doch darum, Public-Private Partnerships auch im Bereich Überwachung auszubauen. Anonymous Germany twittert, es gibt keine Missverständnisse über CleanIt. Sie versuchen hier Bürgerrechte und digitale Rechte zu ignorieren. Und Florian Schweizer, das ist ein Internetaktivist, der twittert, klar bestreitet die EU-Kommission den Vorschlag. Es handelt sich um die Position der nationalen Innenministerien, nicht der Kommission. Ich denke, das Thema wird uns weiter beschäftigen und das glaube ich auch. Die Prophezeiung, die tritt ein. Und wir freuen uns natürlich auch weiterhin über jegliche Kommentare auf unserer Facebook-Seite. Die finden Sie über unsere ganz normale Internetseite, dradiowissen.de. Martina Schulte mit der dradiowissen-Webschau. Links und Texte und alles drumherum zu diesen Webthemen auch bei uns im Netz.